Aus Anlass des 5. Jahrestages der Wahl des verehrten Genossen Kim Jong-un in die höchsten Ämter der Partei und des Staates veröffentlichte die koreanische Zentrale Nachrichtenagentur am 7. April eine Mitteilung. Darin hieß es: Nach dem einmütigen Wunsch der ganzen Partei, Armee und Bevölkerung wurde der verehrte Genosse Kim Jong-un auf der 4. Delegiertenkonferenz der Partei der Arbeit Koreas und der 5. Tagung der obersten Volksversammlung der DVRK in der 12. Legislaturperiode im April 101/2012 an die Spitze der koreanischen Revolution gestellt. Das war ein großes politisches und nationalgeschichtliches Ereignis, das in einer wichtigen historischen Zeit der koreanischen revolutionären Sache eine epochale Wende im Kampf für die Verstärkung und Entwicklung der Partei und den Aufbau eines mächtigen sozialistischen Staates eingeleitet hat. Unter der erfahrenen und bewährten Führung von Kim Jong-un, der geniale ideologisch-theoretische Weisheit, außergewöhnliche Führungsfähigkeit und hervorragende volksverbundene Charakterzüge in sich vereint hat, und auf dem von ihm gewiesenen Weg des Sieges haben die Partei, Armee und Bevölkerung der DVRK, die die Hinweise von Genossen Kim Jong-il als die Lebensader im Auge behalten haben, mit dem hoch erhobenen Banner des Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus, das sozialistische Werk siegreich vorangebracht und dabei beispiellose Wundertaten vollbracht. Dank der Führung von Genossen Kim Jong-un hat sich die Partei der Arbeit Koreas zur Partei von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il verstärkt und entwickelt, haben sich die ganze Armee und das gesamte Volk um die Partei im Denken und Wollen fest zusammengeschlossen und hat Südkorea als eine Atom- und Militärmacht im Osten für den Schutz des Weltfriedens einen großen Sprung gemacht. Wegen der beispiellosen Isolierungs- und Erdrosselungsmachenschaften der Imperialisten wären die anderen Länder schon längst zusammengebrochen. Aber unter den schlimmsten Umständen hat das sozialistische Korea mit dem Geist der Selbsthilfe und eigener Stärkung seine Macht ununterbrochen verstärkt und die 10 und 20 Jahre auf ein Jahr verkürzend die große Malima-Zeit, wo der Traum des Volkes und sein Ideal in die Tat umgesetzt werden und eine neue erstaunliche Blütezeit des Gedeihens der Nation eingeleitet. Diese bewundernswerte Realität des ruhmreichen Kim Jong-un-Zeitalters zeigte der Welt deutlich die Wahrheit, dass keine Kraft den siegreichen Fortschritt des sozialistischen Korea auf dem von der großen Partei gewiesenen Weg aufhalten kann und dass es auf jeden Fall den endgültigen Sieg erringen wird. Auf dem Weg der Armee und Bevölkerung der DVRK, die unter der Führung vom verehrten Genossen Kim Jong-un und dem hoch erhobenen Banner des großen Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-il-ismus mit dem revolutionären Geist von Baekdu und der Macht der Selbsthilfe und eigener Stärkung stürmisch voranschreiten, wird es stets Sieg und Ruhm geben.